Einheit 2. A. Übung 1a. 1. Mahmoud, was hast du früher eigentlich beruflich gemacht? Im Irak war ich in der Baubranche. Ich war Bauingenieur. Den Beruf habe ich dort gelernt. Wie war die Arbeitssuche in Deutschland für dich? Schwierig. Mit meiner Ausbildung aus dem Irak konnte ich in Deutschland keine Stelle als Bauingenieur finden. Aber ich wollte nicht noch einmal von vorne anfangen und an der Uni studieren. Ich habe mich also gefragt, was will ich? Was kann ich tun? Was machst du heute beruflich? Heute bin ich Bauarbeiter und arbeite im Straßenbau. Nach meinem Deutschkurs wollte ich schnell arbeiten und Geld verdienen. Und im Straßenbau waren viele Stellen frei. Was sind deine Pläne für die Zukunft? Bleibst du beim Straßenbau? Ja, aber ich möchte in dem Beruf weiterkommen. Im Herbst beginne ich eine Weiterbildung zum Straßenbauer. 2. Frau Suljic, ich habe noch ein paar Fragen zu Ihrem Berufsweg. Was machen Sie momentan beruflich in Deutschland? Ich bin Krankenschwester. Ich arbeite in Teilzeit in einem Krankenhaus. Haben Sie diesen Beruf schon in Bosnien gelernt? Ja, aber meine Ausbildung war hier zunächst nicht anerkannt. Ich habe deshalb mehrere Deutschkurse und dann noch einen Pflegekurs gemacht. Erst danach habe ich die Anerkennung für meine Ausbildung bekommen. Und dann habe ich auch schnell eine Stelle im Krankenhaus gefunden. Welche Pläne haben Sie für Ihre berufliche Zukunft? Ich habe im Moment noch keinen Plan. Erst einmal bin ich zufrieden, dass ich wieder in meinem Beruf arbeiten kann. 3. Welche Arbeit haben Sie zurzeit, Herr Merzer? Ich arbeite als Einzelhandelskaufmann in einem großen Fahrradladen. Haben Sie eine Ausbildung gemacht? Ja. Nach der Schule habe ich zunächst einen Ausbildungsplatz zum Automechaniker gefunden und habe dann bei der Firma gearbeitet. Die Firma ist aber pleite gegangen und ich habe meinen Job verloren. Haben Sie dann sofort wieder einen Job bekommen? Nein, ich hatte fast ein Jahr lang nur Gelegenheitsjobs. Weil ich keine Stelle als Automechaniker mehr finden konnte, habe ich dann eine Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann gemacht. Und danach habe ich die Stelle in dem Fahrradladen gefunden, weil ich auch etwas von Fahrradtechnik verstehe. Und wie sehen Ihre beruflichen Pläne aus? Ich möchte gern ein eigenes Geschäft eröffnen. Dafür würde ich gerne etwas über Existenzgründung und Selbstständigkeit lernen. Ich fange bald bei der Industrie- und Handelskammer einen Existenzgründerkurs an.